ab und zu. Die meisten haben Dauerstress ab Montag in der Früh. Und sie Zeit aufs Trennen, weil Pausen sind nicht drin. Wie gut, wenn wir erkennen, es gibt eine Medizin. Ein Bass, eine Gitarre und eine Ziehharmonika. Das ist unser Clown. Das ist unser Clown.